uns gegenüber von mir. Quasi lieben wir Tür an Tür. Doch ich hab mich nie getraut, es dir zu sagen. Jeden Morgen gehst du aus dem Haus und ich hol dann meine Zeitung raus. Ich sage dann nur zu dir, guten Morgen. Doch dein Blick sagt mir jedes Mal, da ist noch mehr, verdammt nochmal. Wann kann ich dir endlich meine Träume sagen? Ich liebe dich, ich will dein Herz für mich allein, verliere dich in meinen großen Traum hinein und lass uns frei diesen Weg zusammen gehen, denn dieser Traum wird nie vergehen. In der Bar, wo ich dich allein neben mir sah. Du sagtest Hallo und fragtest, wollen wir tanzen? Der Tanz ging bis morgens um vier und dann waren wir auf einmal bei dir. Ich spürte dich ganz nah in meinen Armen. Dein Blick gab mir keine Wahl, da ist noch mehr, verdammt nochmal. Ich kann dir endlich meine Träume sagen.